Kapitel 5 Verben. Modalverben sollen. Übung 2. Frau Meier war in der Schule beim Elternabend. Was hat die Lehrerin gesagt? Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel: A. Max muss mehr lesen. Die Lehrerin hat gesagt, Max soll mehr lesen. A. Max muss mehr lesen. Die Lehrerin hat gesagt, Max soll mehr lesen. B. Alle Eltern müssen mit den Kindern mehr üben. Die Lehrerin hat gesagt, alle Eltern sollen mit den Kindern mehr üben. C. Schicken Sie ihn nicht zu spät ins Bett. Die Lehrerin hat gesagt, wir sollen ihn nicht zu spät ins Bett schicken. D. Er muss seine Hausaufgaben allein machen. Die Lehrerin hat gesagt, er soll seine Hausaufgaben allein machen. E. Es muss aber auch noch Zeit für die Freunde bleiben. Die Lehrerin hat gesagt, es soll aber auch noch Zeit für die Freunde bleiben. F. Er muss auch Zeit zum Spielen haben. Die Lehrerin hat gesagt, er soll auch Zeit zum Spielen haben.